Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der heutigen Soundcheck-Folge. Weiter geht's mit der Dusty Springfield Revue. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Eri, il ragazzo di un'altra. E non potevo parlarti. Ma tu sapessi per me che cos'era vederti e saperti felice. Eri il ragazzo di un'altra. Ma ora tutto è finito. E tu puoi fare di noi una cosa grandissima o due cose da niente. Sento che io faccio male. Dusty Springfield hat in den 60er Jahren häufiger Songs in anderen Sprachen als der englischen gesungen, in Französisch, Spanisch oder in italienischer Sprache, wie den Song gerade Die Fronte all'amore. Dusty Springfield sang diesen Song beim 65er Schlagerfestival in Sanremo. In Italien wurde er auch als Single veröffentlicht. 1996 wurde er erstmals in Stereo zugänglich in der Raritätensammlung Dusty Something Special. Gerade im vergangenen Jahr sind Aufnahmen aus Fernsehshows der BBC veröffentlicht worden. In den eigenen Fernsehshows hatte 66, 67 Dusty Springfield die Gelegenheit, Songs zu singen, die damals nicht auf ihren für die Hitparade gedachten Singles oder LPs veröffentlicht worden wären. Und die Entdeckungen, die man bei diesen BBC-Aufnahmen machen kann, sind wundervoll. And then the nice thing about doing the series last year was, in fact, it gave me the opportunity to sing some songs I'm not normally associated with, maybe one in Spanish or an old folk song. And from your reaction, you seem to genuinely like them. It's a great pleasure for me, too, to sing something quiet for a change. Here's a nice, pretty, quiet little song called The Water Is Wide. Thank you. swim. Oh, love is gentle and love is kind, bright as a jewel. People get the idea that all Irish songs are either Paddy McGinty's Goat or Irish Eyes Are Smiling, all those lovely sort of Hollywood Irish songs. Actually, the most beautiful ones I've ever heard were played by a very old gentleman somewhere in Donegal on one flute, and it was really nice. The song that impressed me most of all was this one I'm going to attempt to sing for you now, called My Laggan Love. Das waren Ausschnitte aus zwei verschiedenen Fernsehshows Dusty Springfields aus dem Jahr 1967. Zwei Volkslieder waren zu hören. Zuerst The Water is Wide und danach das irische Lied My Laggan Love. Dusty Springfield war eine vielseitige Musikerin. Vor ihrer Solokarriere hatte sie bei dem weiblichen Gesangstrio Lana Sisters gesungen, zwischen ihrem 20. und 22. Lebensjahr. Erste Hits hatte sie zwischen 1961 und 1963 zusammen mit ihrem Bruder in dem Trio des Springfields. Ein Lexikon weiß zu berichten, dass das Trio Songs in 9 verschiedenen Sprachen sang. Und hier ist noch einmal eine andere Seite von Dusty Springfield. Zuerst ein Song, der tatsächlich auf der B-Seite einer Single aus dem Jahr 1969 veröffentlicht wurde, Earthbound Gypsy. Trees that grow without ground, young leaves that fall in spring. Ground dogs tell me play games, my games in real world. Ring around the pine trees, my little game. house. We've got a game across the moonbeam, across the earth bound gypsy. Flowers build a green wall, blue flowers bloom in sand. People tell me play games, my game's a real world. Ring around the sea, we ring a name around the suns. We've got a name across the moonbeam, tell the earth bound gypsy. Play a gypsy game in my world. Give your magic word to the people who live in the underground world without sun, in the world without moonbeams, the village down deep without. Purple leaves the same red, grapevines that smile and fall. Zebras tell me play games, my games is still the world. Ring around the bean tree, jump a game around the sun. Sweet movie, magic earthbound, gypsy jumping thing. Feel me a grave. noch einmal Schätze aus dem BBC-Archiv. Um Dusty Springfield nämlich und ihre grandiose Gesangskunst geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Jazz-Songs, die sie 1967 und 1969 aufnahm. Die Live-Aufnahmen entstanden im Rahmen ihrer eigenen Fernsehserie aus zwei verschiedenen Folgen der Dusty Springfield Show anno 67 gab's Peel Me a Grape und Live It Up. Beide Aufnahmen stammen aus dem Archiv der BBC und wurden letztes Jahr erstmalig veröffentlicht. Der erste Track dieser Jazz-Trilogie mit Dusty Springfield heißt Earthbound Gypsy und war ursprünglich die B-Seite einer Single, wieder zugänglich gemacht auf einer Doppel-CD 1996. Dusty, Something Special. Motown sounds so beloved of our own Dusty Springfield, the Echo supporter and a swinger titled Uptight. Just the book I found.

of Your Mind, ein Song von Michel Legrand, veröffentlicht 1969 auf dem Album Dusty in Memphis und auch als Single. Ursprünglich war Dusty Springfield von dem Song nicht übermäßig begeistert, vor allem wegen des Textes, mit dem sie nicht klarkam, und zu singen war ja auch noch schwer, weil kaum Platz zum Luftholen zwischen den Zeilen war. Also wurde ab und zu ein halber Extratakt ins Arrangement eingebaut, eine rettende Idee von Tom Dowd und Arif Mardin, Toningenieur und Arrangeur bei den Sessions. Ein kleiner Geniestreich war auch der Einsatz eines Hackbretts, das etwas mysteriösen osteuropäischen Charme versprühte. Hier ist noch mehr Musik von der 1968 aufgenommenen CD Dusty in Memphis. Just a little love early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little love when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. Early in the morning, that little extra something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it dawning, like a little bit of loving from some loving someone like you. Breakfast, bed, and kissing three. You and Dusty Springfield geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Aufnahmen aus den Jahren 1968 und 1970. Los ging's mit zwei Songs von einem Album, das Dusty in Memphis heißt. Tatsächlich hat nur die Backing Bands ihre Tracks in Memphis eingespielt. Dusty Springfield sang ihre Parts in New York ein. Beim Zusammentreffen mit den Musikern in Memphis fühlte sie sich dafür zu unsicher. Immerhin hatten diese Leute schon mit Wilson Pickett in einem Studio gestanden. Zwei Songs von dem Album Dusty in Memphis waren zu hören, Just a Little Lovin' und Breakfast in Bed. Schließlich gab es eine Coverversion der Bee Gees Nummer To Love Somebody aus dem Archiv der BBC. Can't seem to understand you. not the vindictive kind. You'll bring that out in me. I've been inflicted with a lot of pain, you see. I'm so frustrated, wanna tear my hair out. Can't seem to get a grip on your love. You deny me and my self-esteem just dies. You like to lash out when I dare to criticize. You drag yourself through a maze of drugs and alibis. Can't seem to understand your love. I wanna shout it, I wanna shout it. Tear my hair out, I wanna swear up and down. Tear my hair out. Can't seem to understand your love. I tried so hard to be carefree. Rolling out of someone's bed into the sunshine. The sun coming up doesn't always bring the light. Oh, somehow I feel, oh, it's just not right. No, not for me. Well, yeah. Das waren drei Aufnahmen mit Dusty Springfield aus den 70er und 80er Jahren. Crumbs of the Table wurde erstmalig 1972 veröffentlicht, die Klavierballade Softcore 1982 und Love Me By Name, der Song gerade 1978. Die 70er und 80er Jahre waren für Dusty Springfield sehr hart. Bis zu ihrem Comeback mit Hilfe der Pet Shop Boys Ende der 80er Jahre ging es ihr psychisch und physisch mitunter extrem schlecht. Ihre Biografin Penny Valentine schrieb in ihrer Biografie 2000, ein Jahr nach Dusty Springfields Tod, Folgendes über ihre lange Freundin. Die Geschichte von Dusty ist beides, traurig und erhebend. Es ist die Geschichte eines einfachen Mädchens, das eine schöne Frau und zum Star wurde, die abstürzte, alles verlor und später in ihrem Leben wieder erfolgreich wurde. Nicht, weil das Publikum nostalgisch war oder Mitleid mit ihr hatte, sondern weil es, wie schon früher, von ihrer Stimme begeistert war. Es ist auch die Geschichte von jemand, der überlebt hat. Wie sehr sie auch emotional oder körperlich misshandelt wurde und sich selber misshandelte, Dusty behielt ihren eigenen Humor und ihr einnehmendes Wesen. Soweit Penny Valentine. Damit ist diese Soundcheck-Revue mit Musik von Dusty Springfield fast zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Und hier ist noch einmal Dusty Springfield. Your toy balloon has sailed in the sky. Yeah.